Wir brachten das Hörspiel »Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen«, ein Kurs für Zeitgenossen, von Friedrich Dürrenmatt. Die Personen und ihre Sprecher waren: der Mann Herbert Fleischmann, der andere Josef Dahmen. Ton Reinhard Krawulski, Regie Theodor Steiner.